willst fronten, du Überkerl, komm mit deinen Typen her. Saiyajin Rebel, ich werd blond, wenn ich wütend werd. Der Groove ist perfekt, Bebe Blue Gruppe Rap. Deine Zukunft sieht schlecht aus, meine Zukunft perfekt. Meine Short ist transparent, Big Willy, selbst dein Transparent. Du kleiner Virto, ich will, dass du das Album pumpst. Meine Platte gleicht deiner Scheißvergewaltigung. Bei jedem Part, den du hörst, denkst du üff miese. Mein Rap hat für die nächsten 10 Jahre TÜV-Siegel. Das beste Album mit dem allerbesten Wortspiel. Also spring auf den Zug oder spring direkt vor ihn. Rebelizzi, saug an meinem Zippy. Die Haut meiner Eier gleicht der Haut deiner Richies. Schon bald der 3., 5. Mein Album erscheint und fickt dann Mütter. Rap Rebelizzi.